Dankeschön. Steht ihr bequem? Das ist gut. So, mal gucken, was jetzt kommt hier. Oh, mein Mann, ja, wir Männer. Wir Männer und das Reden, das ist immer so eine Sache, ne? Lieber zuschlagen. Wir Männer sind schon ganz schön scheiße manchmal. Sonnenschein, bleibe ich besser allein. Kann nicht sein, dass du nicht verstehst. Will nicht sein, dass du nicht ersehst. Kann nicht sein, was mich bewegt. Will nicht sein, was mich bewegt. Ist nicht schwul und nicht dumm, muss nicht fragen, kann einfach gehen. Kann nicht sein, was du nicht verstehst, muss nicht sehen, was du mir gehst. Muss nicht sein, was du nicht verstehst, muss nicht sehen, was du mir gehst. Muss nicht sehen, was du mir gehst. Muss nicht sehen, was du mir gehst. Wer kann helfen? Helfen! Wer kann schon helfen? Teilen! Lassen teilen! Teilen! Mit wem teilen? Kann nicht sein, was du nicht verstehst. Muss nicht sehen, was du mir gibst. Kann nicht sein, was du nicht verstehst. Muss nicht sehen, was du mir gibst. Muss nicht sehen, was du mir gibst. Muss nicht sehen, was du mir gibst. Auf dem Weg, das Sonnenstein, bleibe ich besser allein, allein, allein, allein, allein. Dankeschön.